Aber absolut sicher können wir nicht sein, aufgrund der Beweis, der Evidenz, die wir zur Verfügung haben. Ist das der Maßstab, den Gott uns in seinem Wort gegeben hat, hinsichtlich seiner Existenz? Dass wir als Christen der Welt, der gottlosen Welt sagen, wahrscheinlich gibt es diesen Gott, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Könnt ihr jemand, der sich in der Welt befindet, euch vorstellen, der auf dieses Argument positiv reagiert? Wenn ihr ihm sagt, also, soweit ich weiß, im Hinblick auf all das, was ich gelernt habe, soweit ich weiß, kann ich das sagen, es besteht eine ganz große Wahrscheinlichkeit, dass es diesen Gott tatsächlich gibt. Und dann erwartet ihr, dass dieser Gegenüber sagt, oh gut, dann werde ich auch Christ. Wenn diese Wahrscheinlichkeit so hoch ist, wie du es mir eben gerade gesagt hast, dann bleibt mir ja gar nichts mehr anderes übrig, als jetzt Christ zu werden. Das ist in wirklich verkürzten Worten die Methode, die fast alle christlichen Apologeten verwendet haben und verwenden heute. Dadurch, dass sie eben 10, 20, 30 verschiedene Punkte erwähnen, einer der berühmtesten Apologeten, die auf dieser Methode, die diese Methode verwenden, ist Josh McDowell. Ich weiß nicht, wie der deutsche Titel seines Buches Evidence Demands Verdict heißt, aber das ist der Ansatz in diesem Buch, das Josh McDowell geschrieben hat. Evidence Demands Verdict. Dieses Verdict, also diese Schlussfolgerung ist, wahrscheinlich gibt es diesen Gott. Wenn ihr dieses 500-seitige Buch durchgelesen habt, ich denke, es gibt sogar zwei Bände jetzt, und diese 732 Beweise euch angeschaut hat für die wahrscheinliche Existenz dieses Gottes, dann müsst ihr euch doch überzeugen lassen. Und dann müsst ihr doch Christ werden. Erneut, ich sage nichts gegen die Beweise als Beweise. Was ich sagen möchte ist, das ist nicht ausreichend genug, das ist nicht gut genug. Was ich sagen möchte ist, dass wir nicht nur eine bestimmte Wahrscheinlichkeit zum Ausdruck bringen möchten, dass es diesen Gott gibt, sondern dass wir eine absolute Gewissheit haben, dass es diesen Gott tatsächlich ergibt, dass er tatsächlich existiert. Ich trete mit einer absoluten Gewissheit auf. Diesen Gott gibt es. Und er hat zu mir gesprochen, er hat mein Leben verändert. Er hat mir das ewige Leben gegeben. Gut. Aber es gibt andere Theologen, wie zum Beispiel Gordon H. Clark, der die logische Konsistenz an die oberste Stelle setzt. Edward John Cornell fügt dieser die Faktizität hinzu. Für Tennant sind Wahrscheinlichkeit und gedankliche Präzision wichtig. Kierkegaard kommt nicht über die Vorstellung des Paradoxen hinaus. Karl Barth sieht das Wahrhafte im Dialektismus. Emil Brunner in der persönlichen Begegnung. Johannes Calvin nimmt darin die Epistemologie, also die Erkenntnistheorie des Heiligen Geistes wahr. Punkt 4. Sind die intellektuellen Auswirkungen der Sünde unbedeutend? Pelagius, geringfügig, Katholizismus allumfassend, Reformatoren, oder durch die allgemeine Gnade gemindert, Masselink. 5. Sollte die übernatürliche Offenbarung im Wettkampf mit der natürlichen Theologie stehen, Katholizismus, die natürliche Theologie wiederherstellen, Reformatoren, oder als ein Geschehen betrachtet werden, auf das die Schrift hinweist, Neo-Orthodoxie. 6. Wie ist es mit der christlichen Gewissheit bestellt? Gründet sie sich auf der Unfehlbarkeit der Kirche, Katholizismus, auf wissenschaftliche Wahrscheinlichkeit, Bischof Butler, Tennant, auf inwendige Gewissheit, ungeachtet aller Zweideutigkeit, Kierkegaard, oder auf fester Überzeugung im Gegensatz zur Wahrscheinlichkeit? Darf ich das nochmal kurz wiederholen? Oder auf fester Überzeugung im Gegensatz zur Wahrscheinlichkeit? Das ist meine Antwort. Ich lasse hier die Katze aus dem Sack. Feste Überzeugung im Gegensatz zur Wahrscheinlichkeit. Nicht irgendwie eine Höchstwahrscheinlichkeitsquote ist das, was ich versuche darzulegen, sondern eine absolute Gewissheit. Eine Gewissheit, die durch nichts zu erschüttern ist. Durch absolut nichts. Egal welches Argument gegen den christlichen Glauben angeführt wird. Mein Glaube an Jesus Christus ist dadurch nicht ins Wanken zu bringen. Ich indem ich an Jesus Christus glaube, habe mein Haus auf den festen Fels gegründet, nicht auf dem Sand menschlicher Meinung, feste Überzeugung. Wie könnt ihr jemanden überzeugen, wenn er diese feste Überzeugung nicht hat? Gibt es eine gemeinsame Grundlage im Denken der Glaubenden und Unglaubenden? Auf diesen Punkt werde ich ganz, ganz ausführlich zu sprechen kommen am nächsten Samstag. Gibt es diese gemeinsame Grundlage im Denken der Gläubigen und Ungläubigen? Unsere oberflächliche Antwort könnte sein, ja, diese Grundlage gibt es. Wie kann ich mit dem Ungläubigen überhaupt in ein Gespräch kommen, wenn es diese Grundlage nicht gibt? Muss es diese Grundlage nicht geben, damit ich überhaupt etwas diesem Ungläubigen vermitteln kann über den christlichen Glauben? Was sagt Edward Cornell? Er sieht sie dank allgemeiner Gnade und natürlich vom Bauern für gegeben an. Also er geht von dieser gedanklichen, konzeptionellen Grundlage zwischen Gläubigen und Ungläubigen aus. Er begründet das damit, dass er meint, ja gut, Gott hat uns, und zwar damit meint er allen Menschen, eine allgemeine Gnade gegeben. Und aufgrund dieser Basis, aufgrund diesem Fundament ist es möglich, dass Gläubige und Ungläubige miteinander ins Gespräch kommen können. Und natürlich, natürlich Offenbarung. Natürlich Offenbarung ist all das, was wir hier sehen. Die Bäume, die Luft, die Sonne, schönen Frühling, meine eigene Existenz. All das spricht etwas über einen Schöpfergott. Und das kann ein Ungläubiger in gleicher Weise erfahren und verstehen wie ein Gläubiger. Auch ein Ungläubiger sieht einen Baum, wenn er aus dem Fenster schaut. Genauso wie ich diesen gleichen Baum sehe, wenn ich aus dem gleichen Fenster schaue. Und wir können dann aufgrund dieser gemeinsamen Erfahrung dann in ein Gespräch kommen, dass es doch einen Schöpfergott geben muss, der diesen Baum erschaffen hat. Das ist die Antwort von Edward Cornell. Rudolf Bultmann zufolge gründet sie in existenziellen Vorverständnis. Barth, also Karl Barth, bestreitet ihre Existenz. Interessant. Na gut, auf diesen Punkt werden wir noch ausführlich zu sprechen kommen. Ich gebe ganz kurz meine Meinung wieder, es gibt diese Grundlage nicht. Und das mag vielleicht jetzt ein bisschen radikal klingen, aber ich werde es ausführlich begründen. Also in einer Weise gibt es diese Grundlage nicht, in einer anderen Weise gibt es sie. Also es gibt sie dort nicht, wo wir meinen, dass sie bestehen würde. Es gibt sie dort, wo wir nicht denken, dass sie besteht. Und das ist das, wo wir umzudenken haben. Ich versuche es noch einmal ganz kurz so zu formulieren. Wenn ein Ungläubiger hier aus dem Fenster schaut und ich aus dem Fenster schaue und wir diesen Baum dorthin sehen, sehen wir etwas anderes. Er sieht nicht den gleichen Baum, den ich sehe. Wie ich schon sagte, grundsätzlich meinen wir sehen den gleichen Baum. Oder wenn ich jetzt mit einem Ungläubigen über den Glauben spreche und sage, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, leibhaftig auferstanden, das großartige Ostererlebnis, versteht er das Gleiche, was ich unter den Begriff Auferstehung verstehe. Er ist ein Naturalist. Er geht grundsätzlich davon aus, dass so etwas wie Wunder nicht gibt. Dass ein Toter nicht wieder zum Leben zurückkommt. Und wenn ich jetzt hier frei und fröhlich über eine leibliche Auferstehung rede, versteht er das Gleiche, was ich unter diesem Begriff verstehe. Er versteht es nicht. Es gibt diese gemeinsamen Grundlagen. Aber es gibt eine gemeinsame Grundlage, die auf einer anderen Ebene besteht. Und diese andere Grundlage ist die, er und ich, auch wenn er das bestreiten wird, er und ich sind beide im Ebenbild Gottes erschaffen. Das ist die Wahrheit. Er mag sie bestreiten, aber das ist trotz alledem die Wahrheit. Das heißt, er ist empfänglich hinsichtlich göttlicher Wahrheit, die sich ihm offenbart. Die sich ihm darin offenbart, dass er überhaupt ein Mensch ist, erschaffen im Ebenbild Gottes. Das heißt, in seinem eigenen Wesen hat er all die Beweise schon da, die er braucht, um Schlussfolgerung zu können, dass es diesen gibt. Da werden wir noch etwas näher darauf zu sprechen kommen. Punkt 8. Sollte sich der Glaube einer glaubwürdigen Autorität unterordnen? Eine sehr wichtige Frage. Das war die Meinung des Augustins. Oder im Kontrast zu einer auf Evidenz, auf Beweisen beruhenden Überzeugung stehen. Das war die Meinung von Aquin. Ist der Glaube sowohl ein abenteuerlicher Akt des Willens, als auch eine emotionale Erwiderung? Kierkegaard, steht er etwa in Wechselbeziehung zur Offenbarung? Und das ist eine Debatte gewesen, die sich über 1000 Jahre oder mehr als 1000 Jahre hinweg gezogen hat in der Kirchengeschichte. Wie ist der Glaube einzuordnen gegenüber dem Verstand, dem Denken? In der Kirchengeschichte wurde das oftmals dann eben unter dem Begriff Theologie und Philosophie debattiert. Die Begriffe haben sich ausgetauscht. Der Grundgedanke, der hinter dieser Debatte stand, war immer der gleiche. So ist der Glaube dem Denken unterordnen? Oder steht das Denken tatsächlich über dem Glauben? Oder ist der menschliche Verstand, ist das Denken des Menschen absolut auf den Glauben angewiesen? Und mit dem Glauben, das muss ich kurz auch definieren, ist immer göttliche Offenbarung gemeint. In anderen Worten ausgedrückt, wo liegt der Fokus der Erkenntnis oder des Denkens oder der Wahrheit? Ist es mein eigenes Denken? Das wird auch oftmals als Spekulation umschrieben. Ist es mein eigenes Denken oder ist es die Offenbarung, ist es die Wahrheit Gottes? Was hat Vorrang? Was steht über dem anderen? Stehen beide in einer gewissen Wechselbeziehung? Der Rationalismus, der westliche Rationalismus hat darauf eine Antwort gefunden. Mein eigenes Denken steht über der Bibel, steht über der Offenbarung, steht über dem, was Gott uns in seinem Wort sagt. Ich habe zu entscheiden, was hier wahr und was falsch ist. Wenn die Bibel sagt, es gibt eine leibliche Auferstehung, dann überlege ich mir erstmal, ob es so etwas wie eine leibliche Auferstehung, so ein Wunder geben kann. Mein Verstand sagt mir, solch ein Wunder kann es nicht geben. Meine Schlussfolgerung ist die Bibel ist in diesem Punkt falsch. Oder ich muss das irgendwie so uminterpretieren, dass es meinem Verstand verständlich ist. Irgendwie, Jesus ist in den Gedanken seiner Jünger auferstanden. Natürlich, als Person, als Mensch ist er im Grab geblieben. Aber irgendwo in ihren Gedanken ist er ihnen als ein Ideal irgendwie auferstanden. Und damit haben sie den Rest ihres Lebens zugebracht. Und das haben sie verkündet. Das ist die Antwort des westlichen Rationalismus. Die Antwort des Augustinus ist die, nein, der Glaube ist vorgestellt. Der Glaube informiert mein Denken. Ich kann die Wahrheit aus mir selbst heraus nicht erkennen. Ich bin auf eine andere Autorität, nämlich auf die Autorität Gottes angewiesen, um mir zu sagen, was wahrheitwürdig ist. Und erst wenn er es mir sagt, wenn Gott es mir sagt, was Wahrheit ist, kann ich begreifen, was wahrheitwürdig ist. Und dazu verwende ich mein Denken. Ich brauche mein Denken, um Wahrheit zu finden. Aber ich finde es nicht in mir selbst, sondern es ist eine objektive Wahrheit. Es ist eine Wahrheit außerhalb meiner selbst. Nicht eine subjektive Wahrheit, wie es der Rationalismus sagt, sondern eine objektive Wahrheit, die von außen auf mich zutritt. Und die Bibel sagt uns eben, diese Wahrheit tritt uns in dieser historischen Person Jesus Christus entgegen. Gut. Ich mache hier kurz einen Sprung. Ich denke, wir sollten jetzt erneut eine Pause einlegen. Lesen Sie sich den Rest des Konzeptes durch. Da werde ich jetzt nicht im Einzelnen noch drauf zu sprechen kommen. Wir machen dann nach der Pause mit Teil 3 weiter. Gut, wie zu Anfang der zweiten Stunde möchte ich Sie bitten, ganz kurz zusammenzufassen, was Sie in der zweiten Stunde gelernt haben. Vielleicht zwei oder drei, ganz kurz. Was haben Sie gelernt? Was wurde Ihnen wichtig? Was haben Sie als neue Erkenntnis gelernt? Dankeschön. Was sonst noch? Und vielleicht noch etwas Letztes? Ja, richtig. Sie haben sich natürlich Gedanken gemacht, wie man effektiv christliche Apologetik betreibt. Ja, bitteschön. Das ist eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Ich würde sagen, in den 60er Jahren hat die Wende stattgefunden. Ja, ich denke zwischen 64 und 65. Am 20. Juli. Ja, es ist schwierig, aber in den 60er Jahren würde ich sagen. Also die methodische Grundfrage muss gestellt werden und richtig beantwortet werden. Und das ist das erste Thema des dritten Teiles. Die Antwort auf die Frage, wie der Christ den Glauben verteidigen soll, bestimmt die konkrete Vorgehensweise der Apologetik. Bernhard Rahm ist einer der scharfsinnigsten Befürworter einer gut durchdachten Methodologie. Zitat, die erste Frage der Apologetik ist die Frage nach der Strategie. Also wie sollen wir das überhaupt tun? Das unrühmliche Beispiel des Petrus unterstreicht die Wichtigkeit, eine passende Antwort auf diese Frage zu geben. In der Gegenwart seines Herrn hatte er sich fest vorgenommen, ungeachtet aller Widrigkeiten immer treu zu ihm zu stehen. Aus vollster Überzeugung behauptete er deshalb, seinen Bekennermut nie zu verlieren. Als Christus nicht lange danach vor dem Hohen Rat angeklagt wurde, sind auch Jesus Christus stand in einer apologetischen Situation. Als Christus nicht lange danach vor dem Hohen Rat angeklagt wurde, stand Petrus abseits vor dem Gerichtshof. Bei jeder Konfrontation mit den Feinden Jesu verleugnete er seinen Herrn. Am Ende verfluchte er sich sogar selbst. Als ihn der auferstandene Messias später wieder in die Reihen der Apostel aufnahm, befahl er ihm, die Gläubigen zu belehren. Füttere meine Schafe. Infolgedessen schreibt Petrus in seinem ersten Brief, dass Gott Christus auferweckt und verherrlicht habe, damit der Gläubige die Wiedergeburt zu einer lebendigen Hoffnung erfahren würde. Der christlichen Gemeinde zu allen Zeiten befahl Petrus, Christus als Herrn im Herzen zu heiligen und stets bereit zu sein, einen Grund für die in den Christen, in den Gläubigen lebende Hoffnung, unanfechtbare Gewissheit zu geben. Das ist die Bedeutung dieses Wortes, dieses biblischen Begriffes der Hoffnung. Das ist die unanfechtbare Gewissheit. Es ist nicht irgendwie etwas, ich hoffe, dass es morgen schneit. Der Begriff der Hoffnung, der christlichen Hoffnung, ist eine unanfechtbare Gewissheit, eine absolute Sicherheit, ein absolutes Wissen, dass das, was uns Jesus Christus offenbart hat, in sich selbst, in seinem Wort, wahr ist. Und es sei gerade dieser Petrus schreibt das, der so jämmerlich versagt hat, der diese Lektion so bitterlich lernen musste, Jesus Christus als Herrn zu heiligen, auf das Acht zu geben, was sein Herr ihm gesagt hat. Hat Jesus Christus kurz davor gesagt, wachet und betet, auf dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Das hat Petrus getan. Er hat Jesus nicht als Herrn in seinem Herzen geheiligt. Er ist eingeschlafen. Und als dann die Situation, die apologetische Situation kam, hat er jämmerlich versagt. Und zwar mehrfach versagt. Später hat dieser Petrus dann, zum Beispiel zu Pfingsten, das habe ich Ihnen ja schon vorgelesen, diesen Herrn Jesus als auferstandenen Herrn bekannt. Diesen Christus, den ihr gekreuzigt habt. Diverse Fragen müssen gestellt werden, die die Angemessenheit der apologetischen Strategie betreffen. Mehr noch, sie müssen richtig beantwortet werden. Also nicht irgendwie beantwortet werden, sondern richtig beantwortet werden. Wenn wir nicht wie Petrus in unserer Apologie versagen wollen, wie soll der Christ nun seinen Glauben verteidigen? Wie kann seine Apologetik dem einzigartigen Wesen des Glaubens entsprechen? Wie kann er seinem Herrn treu bleiben? Das ist schlussendlich die Frage, die sich hier zu stellen, die hier gestellt werden muss. Ich möchte meinem Herrn treu bleiben. Um dies tun zu können, muss ich wissen, wie ich ihm treu bleiben kann. Wie ich eben in solch einer Situation wie sie Petrus erlebt hat. Wie kann ich hier diesem Herrn, der für mich alles gegeben hat, der für mich sich aufopfern hat lassen, ans Kreuz schlagen hat lassen, wie kann ich diesem lebendigen Gott treu bleiben? Wir sind berufen, am Bekenntnis unserer Hoffnung, unserer absoluten Gewissheit unverbrüchlich festzuhalten. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, benötigen wir eine gründliche apologetische Zurüstung. Verantwortungsvolle und solide Apologetik setzt scharfsinnige Einsicht und sorgfältiges Nachdenken voraus. Deshalb stellt Petrus jedem Gläubigen in die Verantwortung, sich in der Vorbereitung auf seine Glaubensverteidigung Mühe zu geben. Die zum Einsatz kommende Methode sollte dergestalt sein, dass wir kompromisslos am Kern festhalten. Wir müssen die wichtigste Grundvoraussetzung erfüllen, auf die uns Petrus aufmerksam gemacht hat. Christus soll als Herr in unserem Herzen geheiligt werden. Im nächsten Punkt, Punkt 2, gehe ich auf die sokratische Apologetik ein. Sokrates, damit meine ich natürlich ganz konkret diesen griechischen Philosophen Sokrates. Wir Christen, und hier gehe ich grundsätzlich allgemein von allen Christen der letzten 2000 Jahre aus, haben sehr viel von Sokrates gelernt und übernommen. Eigentlich, wenn wir die christliche Apologetik analysieren würden, müssten wir feststellen, und das tue ich hier ein Stück weit, müssten wir eigentlich feststellen, und würde ich zu unserem Bedauern feststellen, dass das, was wir in christlicher Apologie tun, fast nichts anderes ist, als den Ansatz von Sokrates zu übernehmen und so wie Sokrates für seine persönliche Religion, Religion des Inwendigen, des Prinzips der Inwendigkeit argumentiert hat, so argumentieren wir für den christlichen Glauben. Und das ist eben meine große Kritik an der christlichen Apologie, dass wir im Grunde den griechischen Ansatz, nicht den christlichen Ansatz übernommen haben. Deswegen gehe ich sehr einführlich auf die Methode des Sokrates ein. Das wird hier etwas kompliziert werden, das gebe ich zu. Aber das müssen wir begreifen. Denn das ist so tief in uns eingedrungen, die Art und Weise so zu denken und so zu argumentieren, wie es Sokrates getan hat. Ohne dass wir wissen, dass es Sokrates ist. Das ist ja schlussendlich die Tragik. Wir tun es einfach, weil wir so gelernt haben und weil wir so gehört haben. Weil es so praktiziert wird. Ohne dass wir kritisch hinterfragen, ja, ist das wirklich der christliche Weg? Sind das die biblischen Richtlinien, die wir hier verfolgen, der Art und Weise, wie wir argumentieren? Oder steckt hier nicht etwas völlig anderes dahinter? Nämlich eben dieser griechische Ansatz der menschlichen Autonomie. Und das war das, was Sokrates verkündigt hat. Das hervorstechende Merkmal der meisten apologetischen Argumente, denen man in der Kirchengeschichte begegnet, ist ihr sokratischer Ansatz. Im Kriton greift Sokrates die Vorstellung auf, dass der rationale Mensch in seinem Denken unparteiisch und unabhängig sei. Das Denken ist unparteiisch und unabhängig. Das ist der Ansatz, oder das ist das Denken, das ist das Fundament unseres Argumentes. Ja, wir können mit irgendeinem Ungläubigen ins Gespräch kommen und sofort auf Zustimmung oder Ablehnung stoßen. Aber grundsätzlich versteht er das, was wir ihm versuchen zu vermitteln. Und sein Denken ist in gleicher Weise unparteiisch, wie mein Denken unparteiisch ist. Und er wägt jetzt einfach die Argumente ab. Das Für und Wider. Und wenn er meint, dass das Für überwiegt das Wider, dann kommt er zum Glauben. Aber grundsätzlich ist er unparteiisch. Mein Argument ist eben, er ist nicht unparteiisch. Genauso wenig wie ich unparteiisch bin. Ich habe einen Standpunkt. Und er vertritt einen Standpunkt. Und interessanterweise ist mein Standpunkt eben antithetisch, steht antithetisch seinem Standpunkt gegenüber. Er ist vielleicht ein Buddhist oder ein Naturalist oder ein Hindu oder ein Moslem oder wie auch immer, ein Atheist, aber er hat einen Standpunkt. Er ist nicht unparteiisch. Sein Denken ist beeinflusst von dem Standpunkt, den er einnimmt. Und gleicherweise ist mein Denken, so hoffe ich zumindest, beeinflusst von meinem konkreten christlichen Standpunkt. Und das ist nichts anderes als das, was Jesus Christus meint, dass ich meine Gedanken gefangen nehme unter den Gehorsam Christi. Dass die Art und Weise, wie ich denke, wie ich argumentiere, eben aus dem Gesamtzeugnis, aus der Gesamtwahrheit der Bibel erwächst und nicht meinem eigenen Denken entspricht. Das ist das, was es bedeutet, dass wir Christus als Herrn in unserem Herzen heiligen. Ich stelle mich absolut auf das Fundament der biblischen Wahrheit. Und versuche den Inhalt dieser Wahrheit meinem Gegenüber so zu vermitteln, wie ich es in der Bibel gefunden habe. Wir sind nicht unparteiisch, wir sind nicht unabhängig in unserem Denken. Aber das ist das, was Sokrates uns weismachen möchte. Es ginge ihm einzig darum, die Realität dort zu finden, wo sie zu finden ist. Haben wir das nicht schon so oft gehört? Wahrheit ist Wahrheit. Egal, ob es jetzt der Ungläubige oder der Gläubige sagt. Wir alle befinden uns auf diesem Pfad in Richtung Wahrheit und wir finden sie schlussendlich auch irgendwo einmal. Aber wir lassen uns einmal überraschen, wo wir diese Wahrheit tatsächlich finden. Das kann keiner grundsätzlich von vornherein sagen. Aber wir befinden uns alle auf diesem Weg. Und dass jemand die Wahrheit tatsächlich irgendwann mal gefunden hat, das ist ja dogmatisch. Das können wir nicht sagen. Das ist dieser berühmte Ausspruch von Lessing, wo er Gott dankt, dass er nichts die Wahrheit, dass er nicht sagen kann, die Wahrheit gefunden zu haben, sondern dass ihm Gott nur die Fähigkeit gibt, die Wahrheit, sich auf dem Weg zur Wahrheitsfindung zu oder auf dem Weg der Wahrheitsfindung zu befinden. Das ist unser berühmter Lessing gewesen. Er hat natürlich hier von Sokrates sehr viel gelernt. In Bezeichnung der Selbstgefälligkeit betont er stets die Vortrefflichkeit des Intellekts als Instanz neutraler Urteilsfindung. Das Wort neutral ist natürlich das gleiche wie unparteiisch. Zitat, mein lieber Kriton, wir müssen die Frage stellen, ob wir etwas tun oder lassen sollen. Denn ich bin nicht nur jetzt, sondern schon immer ein Mann gewesen, der keinem Gedanken folgt, außer dem, was ihm nach reiflicher Überlegung am besten erscheint. Dann brauchen wir, mein ehrwürdiger Freund, nicht auf die Aussprüche anderer achten, sondern die Wahrheit selbst wird diesem einen Mann sagen, was richtig oder falsch ist. Also die Wahrheit liegt in mir selbst. Und ich muss nur mich selbst fragen, um die Wahrheit erkennen zu können. Egal, was jetzt jemand anderes mir als Wahrheit empfiehlt, ich bin nach wie vor in der Position abzuwägen, ist das die Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit? Und um das festzustellen, um das Richtige vom Falschen unterscheiden zu können, muss ich nur in mich selbst schauen. Bemerkenswert ist, dass Sokrates am Ende seiner Ausführungen eine religiöse Note anschlägt, nachdem er sich zuvor gebrüstet hatte, in allen Fragen einzig seinen Verstand zu Rate zu ziehen. Dann, Kriton, lass es sein und lass uns in dieser Weise handeln, denn Gott wird uns also leiten. Das gibt uns jetzt schon einen Hinweis darauf, dass der sich autonom setzende Mensch, der meint, die Wahrheit nur in sich selbst zu finden, schlussendlich merkt, hoffentlich merkt, also Gottes hat es gemerkt, dass das nicht ausreicht. Er muss schlussendlich diesen Sprung ins Irrationale tun. Wo er sagt, ja, Gott wird uns schon richtig leiten, er wird uns schon das Richtige sagen. Aber um die Stimme Gottes zu hören, sagt Sokrates, muss ich auch nur in mich selbst schauen. Gott redet zu mir über meinen eigenen Verstand, über meine eigene Vernunft. Charakteristisch mutet das Eingeständnis des Philosophen an, die Direktiven des Verstandes als Ausdruck der göttlichen Führung zu werden. Im Grunde gibt es für ihn nur eine sichere Methode, die Gedanken Gottes ausfindig zu machen. Das völlige Vertrauen auf die eigene Denkfähigkeit. In der Wahrung seiner intellektuellen Unabhängigkeit sollte sich der Mensch nur dem kritischen Urteil des Verstandes stellen. Zitat, das Leben, das sich nicht der Kritik stellt, ist nicht lebenswert. Zitat Ende. Zur Beantwortung epistemologischer Fragen sei keine transzendente Offenbarung nötig. Also transzendente, das ist eine außerweltliche Offenbarung. Wie zum Beispiel die Bibel. Die Bibel als transzendente, außerweltliche Offenbarung ist für mich nicht notwendig, um Wahrheit erkennen zu können. All das, was ich benötige, um die Wahrheit zu erkennen, ist in mir selbst schon da. Sprich, ich habe einen Verstand. Sobald ich mich meines Verstandes bediene, wage zu denken, wage dich deines Verstandes zu bedienen. Das ist der sokratische Ansatz. Auf diesem Weg finde ich die Wahrheit. Die Bibel sagt nein. Wir sind absolut angewiesen auf diese Offenbarung Gottes, auf das, was Gott uns als Wahrheit empfiehlt. Peter Freund und Dennis haben diesen Sachverhalt wie folgt zusammengefasst. Zitat, die analytischen Vorgehensweisen müssen metaphysisch so weit neutral bleiben, dass sie die Überprüfung philosophischer Aussagen mittels universaler Vernunftsmaßstäbe zulassen. Dieses Merkmal der Neutralität wird in Platons Dialogen gut veranschaulicht. Das ist hier nur etwas philosophisch ausgedrückt, was ich im Grunde schon gesagt habe. Sokrates maß sich die vornehmliche Rolle der sittlichen Aufklärung des Volkes zu. Die delphische Inschrift »Kenne dich selbst« war das Motto, das Sokrates der Welt zuwarf. Demzufolge wäre es falsch anzunehmen, alles, wofür sich die Sophisten einsetzten, stände der sokratischen Lehre entgegen. Im Streit mit den Sophisten verwarf Sokrates zwar deren Relativismus und Agnostizismus, also Relativismus, alles ist wahr und alles ist falsch, wir können diese absolute Wahrheit nicht erkennen. Agnostizismus, ob es diesen Gott gibt oder nicht gibt, ist schlussendlich nebensächlich. Es kann ihn geben, es braucht ihn nicht zu geben. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann zu dieser schlussendlichen Gewissheit nicht gelangen, ob es ihn jetzt gibt oder auch nicht gibt. Ich lasse es einfach einmal so stehen. Weil ich es nicht weiß, werde ich mich in der Zukunft auch nicht darum bemühen, eine konkrete Antwort darauf zu finden, ob es ihn gibt oder nicht gibt. Agnostizismus. Also Sokrates hat diesen Relativismus und Agnostizismus der Sophisten, seiner philosophischen Kontrahenten, abgelehnt. Stellt sich aber mit ihnen auf die gleiche Stufe, wenn es um die Frage des Anthropozentrismus geht. Und das ist ein sehr wichtiger Begriff. Den müssen Sie irgendwie unterstreichen, sich merken. Anthropozentrismus. Worum geht es hier? Anthropos, das ist der griechische Ausdruck für Mensch. Zentrismus, nun, der Mensch steht im Mittelpunkt. Anthropozentrismus bedeutet, der Mensch stellt sich selbst in den Mittelpunkt. Der Mensch macht sich selbst zum Maßstab aller Dinge. Und genauso das ist das, was Protagoras, dieser berühmte Sophist, ein Zeitgenosse Sokrates, formuliert hat. Der Mensch ist Maß aller Dinge. Und auf dieser Grundlage konnte Sokrates ihm die Hand schütteln. Denn genau dieser Grundsatz war auch der Grundsatz von Sokrates, nicht von Protagoras. Der Mensch sei Maß aller Dinge. Anthropozentrismus. Sokrates verstand unter dieser Maxime, dass man vom Menschen als Ansatzpunkt des Denkens ausgehen müsse. Deshalb richtete er seine ganze Aufmerksamkeit einzig auf den Menschen. Zumindest in diesem einen Punkt stimmte er mit seinem berühmten Sophisten Protagoras überein, der jedoch dieser Devise eine eigentümliche Interpretation beimaß. Und so weiter und so fort. Ich denke, dass wir die Sache überspringen, denn das ist im Grunde dann, also ganz besonders den Euthyphron-Dialog, das ist im Grunde dann nur noch eine etwas detailliertere Betrachtung dieses Ansatzes von Sokrates, des Anthropozentrismus. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Der Mensch ist Ansatzpunkt allen menschlichen Denkens. Im Euthyphron-Dialog sagt Sokrates im Grunde, es spielt gar keine Rolle, was jetzt die Götter meinen, was ehrbar und unbeehrbar ist. Es kann sein, dass die Götter etwas, eine Handlungsweise als unehrbar ansehen. Gut, aber ich schaue mir dieses Verhalten zunächst einmal an, als Mensch. Und weil ich eben mich als Mensch in den Mittelpunkt stelle, habe ich die Berechtigung und die Verantwortung, herauszufinden, ob dieses Verhalten jetzt tatsächlich unehrbar oder ehrbar ist. Wenn die Götter sagen, es ist unehrbar und ich komme zur Schlussfolgerung, es ist ehrbar, dann hat meine Schlussfolgerung das letzte Wort. Dann ist dieses Verhalten tatsächlich ehrbar. Auch wenn die Götter meinen, es ist unehrbar. Denn ich habe zu entscheiden. Wenn ich mich selbst zum Ausgangspunkt setze, dann bin ich derjenige, der hier zu entscheiden hat. Gut. Es geht natürlich um die Frage der Autorität. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Seite ich das Zitat aufgeführt habe, ob ich es überhaupt aufgeführt habe, weiß ich auch nicht, von J.T. Forbes, der das Wesentliche dieser Streitfrage zwischen Sokrates und den Athenern so zusammenfasst. Die Frage, Zitat, die Frage nach dem Sitz der Autorität überdauerte die Zeitalter. Sokrates weist sie der abwägenden Vernunft zu. In seinen Dialogen über Frömmigkeit und Gerechtigkeit nahm er auf sie Bezug und hielt viele seiner Zeitgenossen zur Einsicht und moralischen Ernsthaftigkeit an, die diese aber nicht erbringen konnten. Also die Frage der Autorität. Was hat Autorität? Ist meine Vernunft, mein Verstand, mein Denken die letzte Autorität, um irgendwie etwas entscheiden zu können? Zwischen richtig und falsch, ehrbar und unehrbar und so weiter und so fort. Oder ist es tatsächlich eine Autorität, die außerhalb meiner selbst steht? Also ihr seht, wir kommen immer auf die gleichen Grundfragen zurück. Jetzt frage ich Sie, auf welches Prinzip appellieren wir, wenn wir Beweise anführen für den christlichen Glauben? Appellieren wir auf die Autorität, die ein lebendiger Gott darstellt, weil er der lebendige Gott ist, Schöpfer Himmels und der Erde? Oder appellieren wir an die unabhängige, autonome Vernunft unseres Gegenübers abwägen zu können, ob das, was ich jetzt hier als Beweis präsentiere, wahr oder unwahr ist. Es ist eine Autoritätsfrage, die wir zu beantworten haben, in der Art und Weise, wie wir Apologetik betreiben. Wenn ich sage, Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. An welche Autorität appelliere ich? Appelliere ich an die Autorität meines Gegenübers, abzuwägen, ob das jetzt richtig und falsch ist? Oder verkünde ich eine Autorität, die außerhalb meines Selbst liegt, sprich die Autorität eines lebendigen Gottes, der einfach sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er gibt dir keine Berechtigung, abwägen zu können, ob das jetzt wahr oder falsch ist. Er sagt es einfach, weil er die Autorität ist, weil er die Autorität besitzt, sagt er es dir einfach. Und er verlangt jetzt von dir, dass du hier zustimmst. Und wenn du nicht zustimmst, dann hat er auch die Autorität, dir zu sagen, welche Konsequenzen sich aus deiner Ablehnung ergeben. Und die Konsequenzen sind ewig Konsequenzen und sind furchtbare Konsequenzen. Aber wenn du dich dieser Autorität unterordnest, dann schenkt Gott dir das Ewige. Also es geht nicht darum, dem Gegenüber die Chance oder die Möglichkeit zu geben, erstmal darüber nachzudenken, ob das wahr oder falsch ist. Und es kann ja sein, dass er auf die Idee kommt, es ist wahr. Und er kommt aufgrund dieser Schlussfolgerung zum Glauben. Was ist falsch daran? Und es ist falsch deswegen, weil ihr ihm schon einräumt, er hat das Recht, abwägen zu dürfen. Deswegen ist es falsch. Denn dieses Recht hat er nicht. Versteht ihr, was ich meine? Und hier müssen wir umdenken. Und ihr seht schon, also die Gläubigen haben sich verführen lassen vom sokratischen Ansatz. Weil Sokrates ihnen eingeredet hat, wir alle haben eine Vernunft, die neutral ist. Und wir haben die Fähigkeit, abwägen zu können, Wahrheit von Unwahrheit unterscheiden zu können. Ohne, dass uns irgendwie jemand dabei hilft. Ohne, dass irgendjemand uns sagt, das ist wahr, das ist falsch. Im Gegensatz, wir stellen uns gegen diese Anmaßung, gegen diese dogmatische Anmaßung. Die Wahrheit liegt nur allein in mir selbst. Und wenn wir jetzt all die Beweise auf den Tisch legen, dann fordern wir unser Gegenüber heraus, sich die Beweise anzuschauen und dann einmal abzuwägen. Überzeugt es mich oder überzeugt es mich nicht? Und genau das ist der Grundfehler christlicher Apologetik, auf den wir Jahrhunderte, ja Jahrtausende hereingefallen sind. Was wir zu tun haben, ist ganz schlicht und einfach zu sagen, Jesus Christus spricht, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Vater nur durch mich. Der immense Einfluss und Inhalt der sokratischen Ansicht über Religion und Epistemologie wirkt bis in unsere Tage nach. Jetzt können wir die Taktik besser verstehen, die der Philosoph in seiner Verteidigungsrede vor der athenischen Geschworenenschaft wählte. Sokrates sah den Sitz der Autorität in der autonomen Vernunft des Menschen, also in seiner eigenen Vernunft, in seinem eigenen Denken. Humanisten aller Schattierungen pflichten Forbes Meinung über die Bedeutung der sokratischen Philosophie bei, Zitat, der Trend des Fortschrittes, menschliche Vernunft stand auf seiner Seite. Geschichtlich gesehen sind die meisten christlichen Apologeten Sokrates dahin gefolgt, dass sie den stückweisen Versuch unternommen haben, ein paar Punkte des christlichen Glaubens hier und dort zu beweisen. Sie tendieren dazu, den dogmatischen Korpus aufzuteilen in das, was rationalisierbar ist und das, was mystisch ist. Sie halten fest, dass der menschliche Verstand kompetent und autorisiert sei, Wahrheiten der ersten Kategorie mittels autonomer Beweisgänge zu finden. Sie unterwerfen Gottes Wort der Zustimmung des angeblich neutralen, selbstgenügsamen und sündigen Intellekts. Und sie spielen nicht nur die Antithese zwischen gläubiger und ungläubiger Epistemologie herunter, sondern auch die Klarheit und Autorität der natürlichen Offenbarung. Die christlichen Apologeten bauen ihre Argumente auf faktische Beweise, logische Kohärenz, individuelle Vorteile und oder persönliche Erfahrung auf. Und das umfasst im Grunde die ganze christliche Apologetik. Da können Sie alles einordnen. In all diese Punkte, die ich jetzt so genannt habe, als Überbegriffe, da können Sie fast alles anordnen, was unter christlicher Apologetik heutzutage betrieben wird. Faktische Beweise, das Grab war leer. Das ist ein historischer, faktischer Beweis. Also muss Jesus Christus leiblich auferstanden sein.